إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد بمحن إن شاء الله بحديث باتة حديث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه überliefert in Jamal Ulum, überliefert bei Muslim, oder das Wortlaut von Muslim, aus dem Buch Jamal Ulum al-Hikam, der Hadith von Jibril über Islam, Iman und Ihsan. Wir sind stehen geblieben bei Al-Ihsan. Ibn Rajab sagt, was Ihsan betrifft, so kam es im Koran in verschiedenen Stellen. Einerseits verbunden mit dem Iman und einerseits verbunden mit dem Islam und andererseits verbunden mit dem Taqwa. Mit der Taqwa, also mit der Gottesfurcht oder mit der Tat. So, das was mit dem Iman verbunden, wie die Aussage von Erhaben subhanahu wa ta'ala, von Allah subhanahu wa ta'ala, لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا اتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Kein Tadel trifft diejenigen, die glauben und Gutes tun, wenn sie in das, was sie essen, wenn sie gottesfürchtig sind und glauben und das Gute tun und dann gottesfürchtig sind und glauben und dann wieder gottesfürchtig sind und ahsanu und Gutes tun und Allah, Allahu yuhibbu al-muhsinin. So ist das der Ahsan, der hier genannt wurde. Oder wie die Aussage des Erhabenen, inna alladhina amanu وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. Diejenigen, die glauben und Gutes tun, wir lassen diejenigen von den Muhsinin, also die Ihsan tun, ihren Lohn nicht verloren gehen. Okay, der Server von Paltuk ist abgestürzt. Inshallah. Und das, was mit Islam verbunden, wie die Aussage von den Erhabenen, بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. Derjenige, der sich, dessen Gesicht Allah ergibt, während er was محسن ist, also Ihsan tut, فله أجره, dessen Lohn ist wann was bei seinem Herrn. Und wie die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Also, wer sein Gesicht Allah subhanahu wa ta'ala ergibt, wenn er Muhsin ist, so hat er den festesten Halt ergriffen. Und das, was mit Taqwa verbunden ist, wie die Aussage des Erhabenen subhanahu wa ta'ala, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Allah Azzawajal ist mit die Gottesfürchtigen und die Muhsinun, also die verbunden mit dem Ihsan hier, also Ihsan verbunden mit Taqwa. Oder es kann auch alleine erwähnt wird, wie لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَ, für diejenigen, die Ihsan haben, das Gute und noch mehr. Und es ist bestätigt in Sahih Muslim von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er diese noch mehr gedeutet hat mit das Sehen zu das Gesicht von Allah subhanahu wa ta'ala im Jannah. Für diejenigen, die Gutes tun, die Ihsan haben, Al-Husna, das Gute, das ist das Paradies. Und noch mehr, was ist noch mehr? Dass man Allah subhanahu wa ta'ala sieht im Jannah. Möge Allah azza wa jalla uns das alle gewähren. Und dies ist yani hier richtig oder geeignet dafür, dass Allah, oder yani, das ist eher geeignet dafür, oder es passt dazu, das ist der Lohn für die Leute von Ahlul Ihsan. Also die Leute von Ahlul, die Ihsan tun. Warum? Weil der Ihsan, also das passt hier zusammen, warum? Weil der Ihsan ist was? Was ist Ihsan? Dass man so die Presse will man sehen. Denn? Wenn du ihn nicht siehst, dann siehst er dich. Also wenn du so Allah Azza wa Jal dienst, als würdest du ihn sehen, und du siehst ihn nicht, dann ist dein Lohn dafür, Yawm al-Qiyamah, das was? dass du Allah Azzawajal siehst. Verstanden? Verstanden oder nicht? Ja? Al-Jaza'u min jins al-amal. Der Lohn ist immer von der Tat selber. Du hast Allah Azzawajal in der Dunya so gedient, als würdest du ihn sehen. Aber du hast ihn nicht gesehen. Ja? Aber du hast ihm im Endeffekt so gedient, weil wenn du ihn nicht siehst, so sieht er dich. Dein Lohn ist noch mehr, nicht nur das Paradies, sondern dass du Allah Azza wa Jal was? Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Okay? Das ist der Tafsir von diesem Vers. Ila rabbiha nadira, das heißt? Eben. Allah sehen. Mit Allah sehen? Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Mit diesem Hadith, das wa ziyada ist, dass man Allah Azza wa Jal sieht. Das ist ein Hadith in Sahih Muslim. Okay? Weil hat Allah Azza wa Jal so gedient, ja? Immer, als würde er ihn mit seinem Herzen sehen. Ja? Und als würde Allah, und als würde er Allah Azza wa Jal im Zustand seiner Ibadah sehen. So war dein Lohn dieses Sehen zu Allah Azza wa Jal ganz eindeutig, يوم القيامة في الآخرة. Okay? Und das Gegenteil natürlich davon ist, was Allah Azza wa Jal verkündet hat als Lohn für die Kuffar in Akhira. Innahum an Rabbihim yawma idhin lamahjubun. Sie werden von Allah Azza wa Jal was? Weggedeckt. Yani, sie werden weg. Sie werden Allah Azza wa Jal nicht sehen können. Und das ist der Lohn für ihren Zustand in der Dunya. Denn in der Dunya haben sie so viel Schmutz auf ihren Herzen gesammelt. So dass es ein Hijab war, eine verhüllt. Der Herz wurde so verhüllt, dass es wie ein Vorhang war, dass sie von Allahs Beobachtung abgehalten hat. Okay? Und er hat ihr Herz dazu, yani von der Sicht zu Allah Azzawajal und seine Ibadah und seine Religion abgehalten. Okay? So war ihr Lohn, dass sie Allah Azzawajal nicht sehen können in Akhirah, weil hier auch der Lohn von der Tat selber kommt. So ist die Aussage von Sallallahu Alaihi Wasallam. Kein Problem. So ist die Aussage von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam über die Deutung des Ihsans, dass du Allah azza wa jal siehst, als würdest du ihn dass du Allah azza wa jal die Ibadah gebührst oder dienst, als würdest du ihn sehen, denn wenn du ihn nicht siehst, dann sieht er dich. Weiß darauf, dass der Abd, dass der Diener, Allah azza wa jal auf diese Art und Weise dient. Auf diese Art und Weise dient. Und nämlich, dass er immer sich in den Kopf hochstellt oder erinnert, dass Allah Azza wa Jal sehr nah zu ihm ist. Und dass er unter Allahs Macht ist. Und dass er, als würde er vor Allah stehen. Er steht im Endeffekt vor Allah, als würde Allah sehen. Und dies erfordert dann was? Dies verpflichtet dann was? Die Furcht. Die Furcht und die Angst und die Demut. Und die Verehrung von Allah subhanahu wa ta'ala, so wie es kam in den Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, oder die Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu, dass du Allah fürchtest, als würdest du ihn sehen. Das ist eine andere Bedeutung von was? Von Ihsan. Die andere Bedeutung, der gleiche Hadith, die Überlieferung aber von Abu Huraira, dass du Allah so fürchtest, als würdest du ihn sehen. Das ist die Bedeutung von was? Die andere Bedeutung von Ihsan. Und das erfordert dann auch, dass man sich anstrengt und dass man alles tut, um die Ibadah zu vervollständigen und die Ibadah auf die beste Art und Weise macht. Sag auch. Geht? Ja, ich wollte. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat eine Gruppe von seinen Gefährten, das nahegelegt, und er hat ihnen diese Wasiyya gegeben, dass sie Allah azza wa jal so bei der Ibadah so anbeten, so dienen, als würden sie was? Als würden sie Allah azza, als würden sie vor Allah azza wa jal stehen. Wie würdest du deine Ibadah machen, wenn du vor Allah azza wa jal, genau vor Allah azza wa jal stehst und Allah azza wa jal sehen würdest? Du würdest wahrscheinlich ganz anders machen, Allah musta'an. So wie Ibrahim al-Hajri oder al-Hujri, al-Hajri von Abi al-Ahwas, von Abi Dhar, er sagte, man Khalil, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gab mir die Wasiyya, dass ich Allah azza wa jal fürchte, als würde ich ihn sehen. Denn wenn ich ihn nicht sehe, so sieht er mich. Okay? Und es wurde überliefert von Ibn Umar, radiallahu anhuma, dass er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahm etwas von, yani nahm mich so, halt mich an meinem Körper und sagt, diene Allah, als würdest du ihn sehen. Diene Allah, als würdest du ihn sehen. Dies überlieferte An-Nasa'i, rahimahullah. Okay. Und es wird auch überliefert von dem Hadith von Zayd ibn Arqam, marfu'an und mawqufan. Was ist marfu'an? Zurückzuführen auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und was ist mawqufan? Das heißt, aber berichtet. Genau. Okay. Sei, als würdest du Allah sehen, denn wenn du ihn nicht siehst, dann sieht er dich. Okay? Und At-Tabarani überlieferte von Hadith Anas, dass ein Mann sagte, ja Rasulallah, ja, gib mir eine Ermahnung, aber halte dich kurz. Gib mir eine Ermahnung, aber halte dich kurz. Dann hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Salli salata muaddi'a. Bete das Gebet von einem, der gerade nachher gleich was? Abschiedsgebet. Dein Gebet soll immer was? Ein Abschiedsgebet sein, als würdest du nach diesem Gebet nie wieder beten können. Du wirst sterben. Okay? Denn wenn du ihn, subhanahu wa ta'ala, nicht siehst, dann sieht er dich. Und von den, in den Hadith von Haritha, der bekannte Hadith von Haritha, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagte, wie geht's dir heute Morgen, ja Haritha? Er sagte, ich bin heute Morgen aufgestanden, mu'minan haqqa. Bin ein tatsächlicher was? Mu'min. Ha? Dann sagte, schau, was du sagst. Denn jede Aussage hat einen Beweis. Ja? Dann sagt er, ja Rasulallah, ich habe mich von der Dunya abgewendet. Ich habe mich von der Dunya abgewendet. So bin ich meine Nacht wach geblieben und meinen Tag durstig geblieben. Ja? Als würde ich den Thron meines Herrn vor mir sehen. Stehen sehe. Und als würde ich die Leute von Jannah in Jannah, wie sie sich besuchen, darin sehe. Und als würde ich die Leute von Feuer, wie sie da drinnen verbrennen oder wie sie da drinnen machen, was sie machen. Dann hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, du hast die Einsicht bekommen, so halte dich daran. So halte dich daran. Abdun nawwar Allahu bil nawwar Allahu al-Iman fi qalbi. Ein Diener, in dessen Herzen Allah den Iman erleichtert hat. Subhanallah. Und es wird überliefert von Hadith von Abi Umama, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam einen Mann nahegelegt hat und er sagte ihm: Schäme dich vor Allah, den Scham von zwei Männern, von den frommen Männern, ja, deines Stammes, die dich niemals verlassen. Also, so wie die frommsten zwei Männer, ja, nicht nur von einer Person, sondern soll sich so doppelt schämen. Ja. Verstehst du? Und es wird überliefert von Nabi sallallahu von Mu'ad, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam, als er ihn nach Jemen schickte, ihm nahegelegt hat, er sagte: Schäme dich vor Allah, so wie du dich vor einem Mann schämst, der ja yani, hoch angesehen ist, von deiner Familie. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt nach jemand, der seine Aura zeigt, wenn er alleine ist. Yani, dass man seine Aura zeigt, wenn man alleine ist, okay? Dann hat er gesagt, dass du zum Beispiel mit Boxershorts da sitzt. Zu Hause zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn du alleine bist. Okay. Okay? Ja. Dann hat er gesagt: Allahu ahaqqu an yustaha min. Allah hat Anrecht darauf, dass man sich vor ihm schämt. Subhanallah. Und Abu Darda lag einem Mann nahe oder gab ihm die Wasiyya und sagte: Diene Allah, als würdest du ihn sehen. Und Urwa ibn Zubayr sagte zu Ibn Umar, oder yani, bat Ibn Umar um die Hand seiner Tochter, während sie im Tawaf sind. Dann hat er ihm nicht geantwortet. Dann hat er ihn nachher getroffen und hat sich bei ihm entschuldigt. Und sagte: Wir waren in Tawaf, okay? Und wir haben uns vorgestellt, als wäre Allah vor unseren Augen. Deswegen habe ich dich nicht beantwortet. Okay? Dies überlieferte Abu Naim und andere. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Denn wenn du ihn nicht siehst, so sieht er dich. Es ist nur eine Begründung für das Erste. Denn der Diener, wenn er befohlen wurde, ja, dass er Allah azzawajal beachtet in der Ibadah und dass er sich daran immer erinnert, wie nahe Allah azzawajal von seinem Diener ist, so wird, als würde der Diener Allah azzawajal sehen, dann ist es schwer für ihn. So, was nimmt er für Hilfe dafür, für seinen Iman? Indem man sich immer daran erinnert. Du kannst dir schwer vorstellen, dass du Allah siehst. Also was machst du? Du nimmst dir als Hilfe, dass er dich sieht. Verstanden? Abu Talha. Ich bin wach. Geh schlafen. Und dass Allah azzawajal das, was du verheimlichst und das, was du offenkundigst, weiß und sieht. Und dass nichts von ihm versteckt bleibt, ja? So, wenn er das erfüllt, dann ist es leicht für ihn, dass er diese Stufe, oder leichter für ihn, dass er diese Stufe erreicht. Und dann ist es noch leichter für ihn, dass er die zweite Stufe erreicht, und das ist, dass er immer, immer andauert, diese Einsicht hat, dass Allah azzawajal was, als würde Allah azzawajal was sehen. Okay, und dass er immer in den Kopf hat, dass Allah azzawajal mit ihm ist und ihm sieht und ihm beobachtet. Und es ist auch ein Hinweis darin, dass wir für denjenigen, wenn es schwer für dich ist, dass du Allah azzawajal so dienst, als würdest du ihn sehen, dann diene ihn so, dass er dich sieht. Okay? Dann sollst du dich schämen. Dann sollst du dich schämen von dem Blick Allahs zu dir. So sagte einer der Gelehrten oder einer der Salaf, fürchte Allah, dass er nicht der Letzte ist, so dass er nicht der Schlechte oder der Leichteste ist, der zu dir schaut. Okay? Und ein anderer sagte, fürchte Allah nach dem Maß, wie er die Macht über dich hat. Subhanallah. Und schäme dich vor ihm nach dem Maß, wie nah du zu ihm bist. Oder wie nah er zu dir ist. Und eine Frau von den Salaf sagte, wer für Allah Azza wa Jal handelt, nach dieser Ansicht, nach dem Sehen, dann kennt er Allah Azza wa Jal. Das heißt, wer Allah Azza wa Jal dient, als würde nach dieser ersten Ansicht, als würde Allah Azza wa Jal sehen, dann ist er ein Kenner, ein Kenner von Allah Azza wa Jal. Und wer tut und dient nach der Ansicht, dass Allah ihn sieht, dann ist er ein Muchlis, ein Aufrichtiger. Okay? So hat sie auf die zwei Stufen, die wir vorhin genannt haben, hingewiesen. Die erste ist die Stufe des Ikhlas, nämlich, dass der Diener handelt und sich immer nach dem oder gemäß dem, dass Allah Azzawajal ihm immer sieht und dass Allah Azzawajal immer zu ihm nahe ist, wenn er das sich immer in den Kopf einprägt, dann in seine Taten und danach handelt, dann ist er Mukhlis. Dann wird er niemals Ria machen, dann wird er niemals Schirk machen. Okay? Oder, dass er Allah Azza wa Jal dient, als würde er ihn sieht. Und das ist natürlich noch eine höhere Stufe, die erreichen nur die Kenner von Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Und in den Hadith von Hadith Abi Umama von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, drei sind unter dem Schatten Allahs an dem Tag, wo es keinen Schatten gibt, außer seinen Schatten. Und davon ist was? Ein Mann, egal wo er hingeht, weiß er, dass Allah mit ihm ist. Okay? Und dann nannte er weiter den Hadith. Okay? Wir hören hier inshallah auf. قول قول هذا استغفر الله لي ولكم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا